Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch Sex and the City, Folge Nummer 3, zweite Staffel. Freak Show. Hallo Nils. Hallo Chris. Ja, deine einleitenden Sätze bitte. Samantha wird von ihrem Date auf über 40 geschätzt und legt sich daraufhin unters Messer. Charlotte trifft sich mit berüchtigten Mitchell Saylor, genannt Mr. Mushy, und verwechselt in der Folge sexuelle Befriedigung mit einer glücklichen Beziehung. Miranda hat keine Geduld für Männer, die sich als Freaks herausstellen. Und nachdem Carrie zunächst nur an Freaks gerät, stellt sie beim entzückenden und alles richtig machenden Ben fest, dass sie selbst der Freak ist. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen dieser Staffel. Und ich bin entsetzt von dir zu hören, dass du diese Folge furchtbar findest. Ja, na, furchtbar würde ich jetzt... Ja doch, ich fand sie eigentlich nicht gut. Tatsächlich skandalös. Samantha datet sich mit einem Typen und der ist auch ein ganz, ganz interessanter Freak. Wie der Titel ja schon sagt, treffen wir permanent auf Freaks in dieser Folge. Und dieser ist so unverschämt und macht Samantha älter, als sie ist. Oder als sie zu glauben scheint oder sich gibt. Das macht sie natürlich total fertig. Sie muss dann auf die Toilette, um sich ein bisschen frisch zu machen, kommt dann wieder. Und dann hört sie nur noch so ein Geklimper aus einem kleinen Seitenschrank. Und dann ist sein Lover gefesselt in diesen kleinen Kabäuschen. und möchte dann halt mit ihr Sexspielchen treiben. Das fand sie dann nicht so toll, macht die Tür zu und haut dann ab. Wie unfassbar fies so, das doch ist. Das ist doch zum Beispiel eine Szene, bei der ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich den Typen zum ersten Mal einen von Samanthas Typen halbwegs erträglich fand. Also abgesehen von den jungen Models, die sie immer abschleppt, da habe ich natürlich nichts gegen einzuwenden, aber die Typen, die sie aushalten sollen, sind dann irgendwie immer so schmierig. Aber ich meine, das macht man doch nicht, oder? Man steht doch nicht, also überraschend im Schrank und sagt als ersten Satz, schlag mich. Oder, also ich meine, man führt doch vielleicht etwas langsamer an das Thema heran, zumal dann ja gar nicht klar ist, wie er da wieder rauskommt aus der Zwickmühle, aus der Zwangslage, in die er sich selber begeben hat, nachdem sie abhaut. Naja, die wichtige Frage ist, wie hat er das überhaupt hingekriegt, sich da selbst zu fesseln? Tja, na, der Schrank sah schon so aus, als wäre es irgendwie, ich weiß nicht, sehr kompakt. Naja, seine Handgelenke sind schon fest mit in diesen Lederbändern. Ja. Und okay, die sind zwar beweglich, ich weiß nicht, ob er das da so selber zumachen konnte. Also es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr skurril. Ja, was ich aber ein bisschen verwunderlich finde, weil Samantha ja an und für sich ja recht experimentierfreudig ist. Aber ich denke mal, dieser Spruch mit dem Alter hat ihr so ein bisschen zugesetzt und dann hat sie natürlich die Gelegenheit ergriffen und hat ihn dann da einfach hängen lassen. Ja, ich glaube ich glaube, mit dem Kommentar hatte er einfach verschissen. Da hätte er sonst was machen können, glaube ich. Wenn sie wiedergekommen wäre und er hätte irgendwie nackt auf Rosenblättern auf dem Bett gelegen, hätte sie wahrscheinlich auch gesagt, irre Rosen, und wäre gegangen. Das werden wir nie herausfinden, Nein, aber wahrscheinlich. Das werden wir nicht herausfinden. Wäre auf jeden Fall besser geschrieben gewesen, als dass er sich in dieses Kabäuschen einklemmt. Was niemand so machen würde. Das ist sagt niemals nie. Man weiß es nicht. Nein, man weiß es nicht. Irgendjemand hat irgendwo ein Kabäuschen, in das er sich spontan einschließt, während das Sexdate aufs Klo geht. Aber was aber auch ganz interessant ist, die bespricht das dann natürlich mit den Mädels zusammen im Café. Ich glaube, Charlotte und Miranda sind dann irgendwie weg. Und dann fragt Samantha Carrie, dass sie doch nicht älter als 35 aussieht. Und dann gibt's halt diese interessante Szene, wo Carrie das gerade durchdenkt und im Endeffekt mit den Zuschauern oder mit sich selber spricht, dass sie ja gelernt hat, seit den letzten 5 Jahren, wo Samantha immer ihren 35. gefeiert hat, dass sie es ja nicht wagen soll, sie älter als 35 zu machen. Und da stellt sich halt so die Frage, wie reagiert man da drauf, wenn man jemanden die Frage stellt, ob man denn eventuell älter aussieht als 35 und die erstmal ein paar Sekunden darüber nachdenkt und dann antwortet, weil so wirkt es ja dann auch irgendwie. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr lange Pause, bis Carrie antwortet. Aber Samantha will ja auch gar keine, sie will ja nicht über das Altern reden oder so, sie will ja Sie will ja eigentlich nur die Bestätigung für ihre Illusion, der sie sich selber hingibt. Ja, und dann haben wir dann halt auch noch die nächste Szene mit ihr, wo sie auf eine Freundin trifft, auf der Straße. Und das Erste, was die Freundin dann irgendwie zu ihr sagt, nachdem sie ein Kompliment von Samantha bekommen hat, dass sie sich ihren Arschfett absaugen ließ und es in die Wangenknochen reinspritzen lassen hatte. Und das war ja so grandios, weil sie so viel essen konnte vorher wie möglich und ja, jetzt jünger aussieht denn je. Sehr eigenartig. Dieser ja. Prozedur kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es sie wirklich gibt. Jedenfalls nicht. Doch, das gibt's. Ja, doch, das gibt's. Das gibt's tatsächlich. Okay, vielleicht lasse ich mir meine Wangenknochen unterspritzen, aber doch nicht mit allem, was ich mir irgendwie in 4 Wochen in meinen Hintern futtern kann, oder? Wäre das nicht ein bisschen viel? Also du nimmst in, weil komm natürlich auf den Hintern an. Nimmst bestimmt nicht. Also du lässt ja ein bisschen absaugen und dann kannst du ja auch mal gucken, ob also ja, ob du das ins Gesicht oder ob du das noch woanders hin reinmachst. Also das Wichtigste dabei ist das Prozedere, ist die Prozedere natürlich, dass du halt ein wenig weniger Hintern bekommst. Wer will denn weniger? Naja, egal. Knackhintern ist besser als so ein fetter Schwabbelhintern, würde ich dann mal sagen. In dem mehr Punkt. Ist mehr. Ja, das sieht je nach Typ sieht das besser aus als das andere. Ja, dann haben wir natürlich Charlotte. Charlotte hat sich mal wieder einen Mann geangelt. Einen Mann, der in der ganzen Folge nicht ein einziges Wort sagt. Nämlich ich habe die Folge Sayer. Zweimal geguckt, du hast komplett recht. Doch, nee, doch. Na. Er macht höchstens zustimmende Geräusche. Stimmt. Sonst sagt er kein einziges Wort. Das einzige, was er macht, doch. Ist lecken. Nein, stimmt nicht. Als die beiden im Bett liegen und er das erste Mal auf sie runtergeht, um es auf Deutsch zu übersetzen, da kitzelt sie und dann kommt er wieder mit dem Kopf hoch und dann sagt er, entspann dich. Okay, ja. Und dann geht er wieder runter. Das also ist aber auch das Einzige, was er sagt. Genau, ja. Stimmt. Alles andere sind Bewegungen mit der Zunge, die keine Laute produzieren. In der Öffentlichkeit genau. Leckt er tatsächlich eine Feige aus. Das sieht so unfassbar freakig aus. Das geht gar nicht. Das mochte ich mal gerne. Und die Auster. Am Anfang lutscht er doch gleich die Auster, auch gleich ins Slow-Mo. Ja. Alle gucken zu ihm rüber und er lutscht die Auster. Ja. Ja, auf jeden Fall, Charlotte stellt Sailor, aka Mr. Mushi, den Mädels vor. Mr. Pussy im Original übrigens. Im Amerikanischen? Mhm. Okay. Und die sind dann in der Toilette und unterhalten sich dann darüber. Dann kommt eine wildfremde Frau aus dem Klohäuschen und hakt sich rein und meint, direkt zu wissen, worüber. Ja, das ist also unfassbar. Also die weiß sofort, worüber gesprochen wird und hängt sich rein. Und ja, also er ist scheinbar ein stadtbekannter Muschilecker. Mhm. Ein absoluter Freak, wie wir dann zum Schluss auch mitbekommen. Ja, Miranda. Wen hat Miranda denn in dieser Folge? Die bekommt nur den Freund von dem Typen, mit dem Carrie was anfängt. Und hat dann dieses sehr furchtbare Gespräch im Central Park, bei dem sie dann wieder nach Hause geht danach. Ihre Katze füttern. Stimmt. Weil der Typ einfach mal ein Arsch ist. Aber kein Freak. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum sie den wieder als Freak bezeichnet haben. Weil er ja ein absoluter Freak ist, weil er ja Manhattan nicht verlassen will und es total furchtbar findet, wenn jemand Manhattan verlässt, um nach Connecticut zu gehen. Ja, aber es ist ja auch Manhattan. Also ich kann mich schon vorstellen, dass man da aus Versehen 10 Jahre lebt, ohne rauszukommen. Wenn man jetzt kein Geld hat, um wegzufliegen oder so. Ja, ich glaube nicht, dass das die Beweggründe sind, aber ja, ich kann auch nachvollziehen. Ja. Du hast sehr viele Möglichkeiten dort. Und wenn du sowieso in Manhattan lebst, dann arbeitest du eigentlich überwiegend, weil du dir das sonst, das ganze Lifestyle, außer du bist natürlich reich und berühmt. Oder eine von den 4. Ja. Dass die, was weiß ich, auch immer machen, aber wahrscheinlich Unmengen Kohle bekommen. Na, Mitch lernen sie ja zum Beispiel kennen auf der Party, die Samantha veranstaltet für das Coffee Table Book, was rauskommt. Das furchtbare Coffee Table Book. Das furchtbare Coffee Table Book, aber das Buffet war toll. Ja, genau, das Wichtigste. Da muss Samantha auch nicht arbeiten, sondern hat die Gelegenheit, auf ihrer eigenen Party ihrer besten Freundin Mr. Mushy vorzustellen und zu erklären. Ja, stimmt, stimmt, das war in der Ecke. Ja, Carrie lernt dann alle paar Tage sozusagen einen neuen Freak kennen. Mhm. Einmal den Mann ohne Seele, der Dokumentationsfilme dreht, aber die eigentlich total furchtbar finde. Mhm. Dann der Mann mit den zwei Gesichtern, der cholerisch alle Leute um ihn herum anbrüllt. Ja. Der Mann, der ohne Grund billige Secondhand-Bücher klaut. Der wunderschön war. Ja, aber auch. Da hätte ich drüber hinweggesehen. Nee, Alter, das geht doch mal gar nicht, irgendwelche billigen Bücher zu klauen. Naja, ist halt ein bisschen kleptomanisch. Ja, nee, geht gar nicht. Und dann trifft sie einen unfassbar niedlichen Typen, wie ich finde. Ah, den wir Ben. Sind einer Meinung. Ja, der war total knuffig. Ja. Und der war eigentlich perfekt und der ist so süß, der hat eine schöne Nacht mit ihr verbracht und am nächsten Morgen wachen die zusammen auf und alles ist so perfekt und er geht dann zum Fußballspielen und entscheidet sich dann doch irgendwie zu Hause bei ihr zu bleiben, damit sie noch einen schönen Morgen miteinander verbringen. Und wie trifft er sie an? Wie ein Freak steht sie auf dem Bett mit einer Zigarette im Mund, nachdem sie die ganze Wohnung verwüstet hat und diese blöde Box nicht aufkriegt, wo sie irgendwas Ekelhaftes vermutet, aber naja, die Bens innere Abartigkeit nennt sie das. Das ist echt schlimm. Und dann das einzig Abartige, in Anführungszeichen, bei Ben war ein Tweety-Tattoo auf seinen Oberarm. Oh, das ist so süß. Fand. Ja, das war schon echt knuffig. Ja, das war schon irgendwie tragisch. Das war auch eine wirkliche Auseinandersetzung zwischen den beiden. Also alle anderen Dialoge fand ich so wahnsinnig künstlich und alle Umstände so an den Haaren herbeigezogen in der Folge. Aber dieses, wo er dann sagt irgendwie. Ich wollte lieber bei dir sein als Fußball spielen. Ich dachte, du wärst endlich eine normale Frau. Das war ich. Ich glaube, ich gehe dann. Gute Idee. Geh mal. Ja, ganz dramatische Szene, finde ich. So ganz still und wirklich, also man hat wirklich den Eindruck, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Ja, ja, total. Und es fühlt sich auch total so an und irgendwie tut es einen richtig leid, weil man denkt so, ey, das wäre so ein tolles Paar, das wäre sogar ein besseres Paar, als sie später mit Aiden eigentlich zusammengepasst hatte. Mhm. Aber dann geht ja alles in Dabei haben wir das doch schon bei der Spanking-Folge durchgesprochen, dass man nicht einfach das anderen Wohnung durchsucht, schon gar nicht in der Kennenlernphase. Vor allem nichts mitnimmt, vor allem kein Spanking-Video. Ja, aber man bricht auch keine Holzboxen auf, oder? Ich meine, wie gesagt, was hat man denn davon, wenn man was findet? Dann muss man sich damit auseinandersetzen. Ich verstehe das nicht. Naja, sie ist ja auch in dieser Folge sehr obsessiv danach, zu gucken, ob die Menschen oder die Männer, die sie datet, dann totale Freaks sind. Was ja irgendwie schon verständlich ist, weil die letzten Dates waren ja alle irgendwelche komischen Na, Filme. Ja, wie gesagt, also ich meine, ja, der Choleriker war echt gruselig, aber also über das Bücherklauen hätte man auch mal hinweggucken können. So, und dass der eine Typ keine Seele hat, ach mein Gott, wer das braucht denn schon eine Seele? Er wollte nur Geld verdienen. Ich meine, er ist in Manhattan, da wird ausgerechnet Carrie jetzt wahrscheinlich die einzige sein, die was gegen das Geld verdienen hat und auch nur deswegen, weil sie auf magische Weise irgendwie Gold produziert in ihrer Wohnung oder so. Wir haben es ja immer noch nicht geklärt. Nein, das sind Schuhe. Kein Schuhe, Gold, sie produziert Schuhe, ja. Sie verkauft in Wirklichkeit Manolo Blahnik und finanziert so die Wohnung. Und für alle Außenstehenden sieht es so aus, als hätte sie sehr viele Schuhe. Wir haben das Geheimnis von Carrie entdeckt, denn sie trägt die Manolo Blahniks und verkauft sie dann benutzt bei eBay für den doppelten Preis. Für Schuhfetischisten, die gleichzeitig einen hervorragenden Geschmack haben. Was genau. Und Füße. Unglaublich. Ja, was war denn dein Top-Outfit in dieser Folge? Okay, ich habe zwei. Zum einen Carries Dreieckstop. Also ich glaube, das ist das erste Date mit dem ersten Freak. Welcher war das denn? Mit dem Action-Regisseur? Genau, ja. Da hat sie so ein Dreieckstuch an. Also wie so ein Poncho, aber das hat so eine, das ist so dreieckig zugeschnitten. Das fand ich total schön. So blau und so crazy mexikanisch gemustert irgendwie. Okay. Steht bei dir wahrscheinlich wieder auf der Worst-Liste. Genau, so sieht's aus. Wusste ich doch. Und dann, ich mache weiter mit deiner Worst-Liste und meiner Best-Liste. Ich mochte die Regelsocken total gerne, die sie an der einen Szene hatte, mit, wo die vier sich besprechen. Aber das war nur so. Genau, die Regenbogen-Ringelsocken, die bis zum Knie hochgehen, die fand ich auch cool. Aber ich glaube, am liebsten mochte ich Charlottes pfirsichfarbenes Bustier, was sie am Freitag anhat, wo er ihr 7-mal oder so einen Orgasmus verschafft. Welche Farbe? Pfirsichfarben war das. Das war so, oder? Okay. Das ist so Bronze, Pfirsich, das hatte so eine total geile Farbe. Ja. War das nicht, meinst du nicht das Bordeaux-artige? Nee. Ach so, okay, ich weiß, welches du meinst, ja. Okay. So ein, naja, Mieder oder Bustier oder wie das heißt. Ich bin da nicht so firm. Ja. Das war jetzt dein Worst-Outfit? Oder nein, das war mein Lieblings-Outfit. Das fand ich total schön. Also das waren die drei Sachen, die ich total schön fand. Was davon ist jetzt auf deiner Worst-Liste? Natürlich das Erste. Ja. Also dieses, das ging gar nicht, dieses komische blau-weiß-schwarze Muster. Das war so hässlich. Also schön. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, das ging gar nicht. Also das war... Also skandalös. Aber der Schnitt war auch so schön. Dieses Dreieck, ich fand das so cool. Ja, nee, das ging gar nicht. Das ist, wie gesagt, mein Worst-Outfit. Und ich habe auch zwei Top-Outfits. Einmal ein Carrie-Outfit, da ist sie nämlich mit Ben, der bringt sie nach Hause. Und also ich war total fasziniert. Nee. Ich glaube, Park hat sie das noch nicht an. Also okay, das ist irgendwie beim ersten Nicht-Date gewesen. Da hat sie nämlich einen hellbraunen Ledermantel an, mit einem grauen Pullover, einen recht dicken braunen Gürtel und einem braunen Rock. Ich musste sogar zurückspulen, weil ich das so schön fand. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also fand ich total hübsch. Und das zweite Outfit, was ich echt schön fand, war kurz nach der Szene, wo du schon meintest, dass Charlotte irgendwie schön angezogen war auf dem Bett. Da hat sie nämlich so ein Bordeaux-rotes Oberteil an, so eine Art Corsage, Miederartig. Sieht so unfassbar schön aus. Und ich glaube, ein schwarzer Rock war dann darunter. Das total ist so da reden die einfach nur zu dritt in ihrem Zimmer, oder? Ja, nein. Das war da, wo sie gerade von Mr. Muschi geleckt wurde. Ach so, ja, das war dann Mittwoch oder so, stimmt. Ja. Ja, das, genau. Das fand ich sehr gut. Ich habe kurz überlegt, ob ich das nehme, aber ich habe mich dann für das Pfirsichfarben am Freitag entschieden. Man sieht ja quasi fünf Outfits hintereinander direkt in diesen Überblendungen auf dem Bett. Ja, genau. Und das dritte, das Mittwoch, ist das, was ich meinte. Ach, super schön. Und du bist ja dann einen Tag später drauf. Freitag. Den Donnerstag, der war, glaube ich, langweilig. Ja. Nein. Mein Worst-Outfit, müsste ich noch sagen. Ja, welches ist denn das? Das war im Park, wo sie Ben kennenlernt. Da hat Carrie einen Rock an und dazu eine Tasche. Und die beiden Musterungen passen überhaupt nicht zusammen. Es ist irgendwie so rot und rot gemustert und dann noch irgendwie ein braunes Teil oder so. Das fand ich ja, das ist wirklich furchtbar grausam. Ja. Dass die sich da überhaupt, das wirkt alles so off, ne? Vor allem auch diese Mustertasche, die dann dazu gehört. Ach, nee, das ging gar nicht. Das war echt furchtbar. Was ist denn dein Lieblingszitat? Ich gucke gerade schon verzweifelt auf meinen Zettel. Ich habe kein Lieblingszitat. Ich fand am Anfang eine Szene sprachlich interessant, als sie alle im Bad sind und über Mr. Pussy sprechen, beziehungsweise Mr. Muschi. Da sagen sie auf Deutsch, also da beschämen sie natürlich Charlotte wieder, indem sie das aussprechen, also die Tätigkeit. Ja. Und erwähnen dann irgendwie so Begriffe wie Kunilingus. Und dann sagt Carrie, glaube ich, im Tal jodeln. Und dann meint Miranda, ja, ich weiß gar nicht, warum das im Tal jodeln heißt. Eigentlich sollte das doch ins Tal jodeln heißen oder so. Und abgesehen davon, dass ich den Begriff ins Tal oder im Tal jodeln noch nie gehört habe, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Und deswegen habe ich es mir wieder auf Englisch angeguckt, um zu gucken, wo das herkam. Das ist ekelhaft. Ich sagte doch irgendwas, stimmt's nicht? Sein Geschick ist legendär. Kein Mann legt so gut Muschis. Würdest du bitte aufhören, das so zu nennen? Also bitte, Kunilingus, Französisch. Ins Taljodeln? Das müsste doch eigentlich im Taljodeln heißen. Aufhören! Schluss damit, Schluss damit! Du tust das doch, hoffe ich. Selbstverständlich. Ich finde nur, ich brauche nicht darüber zu reden. Das Einzige, was bei Charlotte's Dates mit einer gewissen Regelmäßigkeit geleckt zu werden pflegte, war der silberne Dessertlöffel. Und ja. Da erwähnen sie nämlich quasi alle vier typischen oder umgangssprachlichen Ausdrücke, irgendwie going down, giving head, eating pussy und dann eating out. Mhm. Also dann sagt Carrie eating out und dann meint Miranda, dass sie nie verstanden hat, warum es eating out heißt. Es müsste doch eigentlich eating in heißen. Und das finde ich total lustig, weil also eating out heißt ja dann so viel wie auslecken. Ja. Aber es heißt halt auch zu zweit rausgehen und irgendwo in einem Restaurant essen gehen. Stimmt. Und eating in heißt ja dann zu Hause bleiben und da essen. Und dann macht es natürlich Sinn, so wie Miranda es verstanden hat. Aber sie gibt dem Ganzen, also diesen Wortwitz fand ich einfach ziemlich großartig. So. Ja, das stimmt. Und viel lustiger als im Tal jodeln. Und dein Lieblingszitat? Da sind die Mädels irgendwie unterwegs, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wo die denn da sind. Auf jeden Fall verkündet Charlotte, dass sie ihren Mann fürs Leben gefunden hat in Mr. Mushy. Mhm. Und dann sagt Samantha sowas wie: Man verliebt sich nicht in Mr. Mushy. Man genießt ihn und danach lässt man ihn frei. In Samanthas Augen hatte Charlotte eine Todsünde begangen. Sie hatte Mr. Mushy in Beschlag genommen. Miranda sagt dann daraufhin: Charlotte hat doch gar keine Beziehung, nur multiple Orgasmen. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr großartig. Ein ganz interessantes Detail, was mir auch noch aufgefallen ist, ist nämlich, dass man Carries Carrie-Kette dort das erste Mal, glaube ich, sieht. Hat sie eine Kette, auf der Carrie steht? Ja, man merkt es mal wieder, du hast die letzte Staffel wohl nicht gesehen. Denn doch, stimmt, die hast du ja gesehen, ne? Also die letzte Folge, da verliert sie nämlich ihre Carrie-Kette und das wird so ein Riesending. Ich kann mich nur dunkel dran erinnern. Also wenn in der Szene sieht man das. Mhm. Also schon recht früh in der Serie sieht man die Carrie-Kette. Man sieht noch nicht, wie die gekriegt hat. Das wird in der sechsten Staffel erläutert. Okay, dann muss ich da in Zukunft mal drauf achten. Mhm. Ja, wie ist denn deine Bewertung? 1. 1 Stanford von 3? 1 Stanford. Oh mein Gott, ich bin echt entsetzt. Ich finde das ist echt so eine tolle Folge. Also diese Musik dahinter und diese Freaks, das ist so unfassbar lustig. Aber diese Freaks sind alle völlig an den Haaren herbeigezogen und Carrie, glaube ich, ist einfach scheiße in dieser Folge. Ich glaube das nicht. Oh, was halt wirklich scheiße ist, ist, wie sie sich dann benimmt. Aber das ist dann halt wieder so. Aber sie benimmt sich die ganze Folge über scheiße. Ich weiß nicht. Also ich finde ja auch den Schluss halt echt toll. Da sagt sie ja dann so was Schönes zum Schluss irgendwie. Aber wir geben nicht auf. Denn wir müssen es so sehen. Wenn die fettesten Zwillinge der Welt Liebe gefunden haben, gibt es Hoffnung für uns alle. Irgendwo da draußen gibt es einen anderen kleinen Freak, der uns lieben wird, uns verstehen wird und unsere drei Köpfchen streicheln wird, damit alles wieder gut wird. Und bis dahin bleibt uns immer noch Manhattan. Ja, dann noch Fettshaming. Alles kommt zusammen. Höchstens 1 Stanford. Diese armen Zwillinge, ich fand das auch nicht nett. Oh mein Gott. Also, ihr hört es schon raus, 3 von 3 Stanfords. Deine Lieblingsfolge. Ja, ist auch eines der Folgen, wenn ich an Sex and the City denke, also zumindest die Anfangsfolgen, dann gehören die zu meinen Lieblingsfolgen oder gehört diese zu meinen Lieblingsfolgen. Ja, bevor wir wieder extrem überziehen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Staffel Nummer 2, Folge Nummer 3, The Freak Show. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.